Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte am 6. November ein Weißbuch mit dem Titel »Der Zusammenbruch der USA ist ihr historisches Schicksal«. Im Weißbuch wurde hervorgehoben, die USA, die heute in die schlimmste Krise in der Geschichte geraten seien, seien dem Zusammenbruch nahe. Auch Obama, der vor 8 Jahren prahlerisch behauptet habe, dass er die weltweite Führungskraft der untergehenden USA wiederherstellen würde und als 44. US-Präsident ins Weiße Haus eingezogen sei, sei dem Untergang geweiht. Die Obama-Administration, die gemeint habe, dass sie den Staub der Geschichte beseitigen und eine große Umwälzung der USA vollbringen werde, würde im Gegenteil dazu die unehre, völlig misslungene Regierung und das schlimmste Machterbe-Zusammenbruch der USA hinterlassen und als Scham der Epoche verschwinden. So erwähnte das Weißbuch ausführlich den totalen Bankrott der Obama-Administration, die der Tendenz des Zeitalters der Souveränität zuwiderhandelte, und den Prozess des Zusammenbruchs der USA als dessen Folge.